Am 4. Dezember gab der Sprecher des Konsultativrates für nationale Aussöhnung eine Stellungnahme ab. In der Stellungnahme hieß es: Die unreinen feindseligen Kräfte mit den USA an der Spitze, die sich über den welterschütternden feierlichen Atomsprengkopf-Explosionstest erschraken, toben völlig vernunftlos. Am meisten ekelerregend ist dabei das südkoreanische Bakun-Regime, das blindlings seinen amerikanischen Herren unterstützt, der eine widerrechtliche Sanktionsresolution gegen die DFRK fabrizierten und die angeblichen separaten Sanktionen befürwortet. Gleich nach der Verabschiedung der Sanktionsresolution in der UNO beriefen die südkoreanischen Beamten wie gewartet in der Mitternacht eine Pressekonferenz ein, redeten dabei von der Begrüßung und der Maßnahme, die als ein Meilenstein gilt, behaupteten, dass sie sich an der Spitze für die Durchsetzung der Resolution einsetzen werden und veröffentlichten den Plan für separate Sanktionen. In diesem Plan wurden zusätzlich die höchsten Führungsgremien und die wichtigsten Kader der PDAK und der DFRK zu Objekten der Sanktionen gestempelt. Der Plan beinhaltet absurde Dinge, die die Südkoreaner in ihrer Lage und mit ihrer Fähigkeit nicht ausführen können. Diese Separatsanktionen, die das Bakun-Regime vorhaben, sind eigentlich eine dumme, selbstmörderische Tat. Durch den totalen Bruch der Nord-Süd-Beziehungen haben eben die südkoreanischen Unternehmen enorme Schäden erlitten. Und durch die militärische Demarkationslinie, die ein Land in zwei geteilt hat, müssen die Südkoreaner auf einer künstlichen Insel, zu der alle Wege am Himmel und zu See und Boden gesperrt sind, große Verluste in astronomischen Zahlen hinnehmen. Die DFRK hat bereits erklärt, dass sie ohne Südkorea leben könne und dabei mal beobachten werde, wie Südkorea ohne die DFRK existiere. Das Bakun-Regime soll über diese Erklärung tief nachdenken. Es soll Bescheid wissen, dass seine Sanktionen, die bloß böse und absurde Umtriebe sind, seinen erbärmlichen Selbstuntergang beschleunigen werden.